Ich heiße Oscar Vincent, ich bin Junggeselle und Leiter einer kleinen Buchhandlung in Montparnasse. Ich feierte gerade meinen 50. Geburtstag. Ich machte wie alle den Krieg mit. Ich halte einen Krieg in der Vergangenheit eines Menschen für ausreichend. Ich lese viel, ich bewundere die Genialität der Gelehrten, denen es gelungen ist, den Atomkern zu zersplittern. Ich empfinde einen wohligen Schauer, wenn ich daran denke, in diesem Jahrhundert geboren zu sein. Nur der Zufall hat mich in außergewöhnliche Begebenheiten geworfen. Weder danke ich dem Zufall, noch schmähe ich ihn, deswegen ich bin etwas fatalistisch. Aber ich würde gerne wissen, wie ich wieder herauskomme. Mein Abenteuer begann am 7. August 1956. Ich saß auf der Terrasse des Cafés La Coupole. Ich betrachtete beim Trinken frischen Bieres die vorübergehende Menge, wie ich es in den Sommermonaten zu tun pflege. Wie jeden Tag zur gleichen Stunde lag eine aufgeschlagene Zeitung vor mir und ich las von Zeit zu Zeit einige Zeilen, wenn ich müde war, den Passanten zuzusehen. Ich dachte, dass im Grunde alles gar nicht so übel sei. In diesem Augenblick wurde meine Aufmerksamkeit von einem Manne angezogen, der, die Gäste musternd, an meinem Tisch vorbeiging. Er trug eine Art von roter Toga, und diese Einzelheit machte mich stutzig. Mehr noch aber etwas Eigenartiges und absolut Neues in seiner Physiognomie. Vielleicht der Adel seiner Gesichtszüge, die majestätische Höhe der Stirn oder der olympische Schwung der Nase, vielleicht der goldene Ton der Haut, den ich noch nie bei irgendeinem Lebenden wahrgenommen hatte. Von weit überdurchschnittlicher Statur beschwor er in mir die Silhouette eines ägyptischen Gottes herauf, der sich zum Spaß eine römische Toga angelegt hatte. Er ging jetzt zum dritten Mal an mir vorbei, zögernd, als habe er sich in der Stadt verirrt und wage nicht nach dem Weg zu fragen. Schließlich schien er einen Entschluss zu fassen und setzte sich an den Tisch neben dem meinigen. Er zeigte, als die Serviererin herbeieilte, mit einer Geste auf mein helles, die besagte, das Gleiche. Er machte offensichtlich einen verlassenen Eindruck. Ich war übrigens nicht der Einzige, der ihn beobachtete. Nicht weit von mir verschlang ihn ein dünner, bebrillter und kahlköpfiger Herr mit den Blicken. Der Mann mit der goldenen Haut trank einen Schluck Bier und zog eine abscheuliche Grimasse. Er blieb lange versonnen und schweigsam. Aber plötzlich sprach er mich an. O Freund, würdest du die äußerste Güte haben, mir zu sagen, in welchem Jahrhundert wir leben? Wie bitte? Ich würde dir über die Maßen dankbar sein, wenn du mir die Nummer dieses Jahrhunderts bedeuten wolltest. Ich glaubte, es mit einem Possenreißer zu tun zu haben. Seine Haltung und der Ton besorgter Höflichkeit widersprachen jedoch dieser Annahme. Vielleicht ein Irrer? Ich beschloss, auf das Gespräch einzugehen, aber vorsichtig zu sein. Du schweigst, Freund? Du antwortest mir nicht? O Bürger, mit dem größten Vergnügen. Wir leben im 20. Jahrhundert. Etwa in der Mitte. Genauer 1956. O Freund, wer gab dir ein, einen Fremdling zu verspotten, der in eine Zeit verschlagen wurde, die nicht die seine ist? Ich weiß mit Sicherheit, dass wir uns nicht im Jahre 1956 befinden. Ich habe das Königreich von Badari, wenn meine Berechnungen stimmen, vor etwa 8000 Jahren verlassen. Zudem waren wir in jener Epoche bereits im Jahre 10.000. Wahrlich, bei allen Göttern, ich wollte in keiner Weise über dich spotten. Meine Worte bedeuten einzig, dass wir uns im Jahre 1956 der christlichen Ära befinden. Freund, ich lese auf deinem Gesicht das Zeichen geistiger Unbedarftheit, die bei uns als Zeichen der Treue gilt. Vergib meine Offenheit, sie ist uns Badariern eigen. Ich glaube, dass du nicht sehr intelligent bist. Vernimm also, ich reise in der Zeit. Mein Name ist Amun K. Zeilat. Wie ich dir schon sagte, komme ich aus der berühmten Stadt Badari. Bin ein Gelehrter des Königlichen Instituts und habe den Auftrag, Experimente mit einer eben von uns vollendeten Maschine zur Fortbewegung in die Zeit anzustellen. Ich habe meine Maschine vor der Abreise auf ein Datum eingestellt, das etwa 20.000 Jahre in der Zukunft liegt. Unterwegs habe ich bemerkt, dass der Zeitraum zu groß ist, um in einem einzigen Flug bewältigt zu werden, und habe mich entschlossen, eine Zwischenlandung einzulegen. Ich verstehe. Ich bin vor einigen Minuten hier angekommen, in einer Epoche, die ich etwa 8.000 Jahre nach der unsrigen schätze, bin aber meiner Berechnung nicht ganz sicher. Und diesen Punkt möchte ich gern klären. Ich fühlte plötzlich, dass er die Wahrheit sprach. Schon während seiner Rede waren meine Zweifel an seinem geistigen Gleichgewicht einer fieberhaften Erregung gewichen. Da saß wirklich ein echter Badarier am Nebentisch. Einer von jenen, die Brünten in seinem berühmten Buch die badarische Zivilisation dargestellt hatte. Welches Wunder, dass gerade ich zum Zeugen dieses Abenteuers erwählt worden war. Ich nehme deine Überraschung wahr, oh mein Sohn. Gewiss habe ich durch mein Alter das Recht, dich so zu nennen. Du hast es. Und ich bitte dich, an meinem Tisch Platz zu nehmen. Möchtest du noch etwas trinken? Um nichts in der Welt nochmals jenes abscheuliche Getränk, welches die Sklavin mir vorhin brachte. Kein Bier mehr. Fräulein, zwei Flaschen Burgunder. Ja. Sicherlich, oh Freund, weißt du nichts von der herrlichen barbarischen Zivilisation. Es ist anzunehmen, dass im Laufe der 80 Jahrhunderte, die auf Erden während der wenigen Minuten verstrichen, die meine Reise dauerte... Zwei Flaschen Burgunder. Hierher. Sehr angenehm und wärmend. Ich muss daran denken, einige Karaffen davon nach Badarien mitzunehmen. Oh, Amun Karzailat, du siehst, dass unser Jahrhundert nicht so unwissend ist, wie du es dir vorstellst. Und auch die badarische Zivilisation ist uns keineswegs unbekannt. Ausgrabungen haben vor kurzem eure ruhmreiche Vergangenheit aufgedeckt. Ach. Vernimm, dass deine Stadt vor mehr als 6000 Jahren zerstört und vom Sande begraben wurde. Heute tragen unsere kühnen Pioniere die Erde ab und legen dabei die Ruinen frei. Ist das möglich? Sie fördern Tonscherben, Bronzedolche, Skelette mit verdrehten Knochen zutage, auch einige Elfenbeinfigürchen. Aber keine Spur von der fabelhaften Entdeckung, die du erwähnst. Wir hielten euch für ein Agrarvolk. Das ist, wenn man es recht bedenkt, keineswegs verwunderlich. Die grob ausgeführten Gegenstände, die du erwähnst, waren zweifellos stärker als der Zahn der Zeit, aber die wesentlichste unserer Errungenschaften war aus feinerem Material. Hast du, oh Freund, noch nie etwas von Wellen und Strahlungen gehört? Doch, doch. Wir haben da sogar recht schöne Resultate. Apparate wie... Nun gut, und du weißt, dass der wichtigste Teil dieser Apparate nicht wahrnehmbar ist. Das ist nur natürlich. An deinem Zögern merke ich, dass ihr, was diese Erkenntnis betrifft, erst die Stufe des Stammelns erreicht habt. Bei uns ist es scheinbar einfacher das markanteste Kennzeichen der jüngsten Apparate. Derjenige zum Beispiel, der mich hierher entsandte, bedient sich dazu eines sehr vollkommenen Strahlungssystems. Der materielle Teil aber... Und er zog einen kleinen mattweißen Gegenstand, etwa in der Form eines Ellipsoids, aus dem Gewand. Eine Art Klaviatur mit Knöpfen und Hebeln schien den ganzen Mechanismus darzustellen. Das Ganze sah ziemlich primitiv aus. Hier merkte ich plötzlich, dass der schmale, bebrillte Herr, den ich schon erwähnte, sich mit großer Neugierde zu unserem Tisch herüberbeugte. Er musste, da er nicht weit von uns saß, einige Brocken unserer Unterhaltung aufgefangen haben. Hastig steckte der Badarier den Gegenstand wieder in sein Gewand. Es bedarf kaum eines Wortes, oh Freund, dass ich dir eben einen Beweis ungewöhnlichen Vertrauens gegeben habe. Dieses Ding ist augenblicklich wertvoller für mich als die heiligen Vasen des Kronschatzes, denn ich habe nicht die Absicht, in deiner Epoche zu bleiben. Ich will weiterhin jenes 20.000. Jahr erreichen, das ich mir zum Ziel setzte, und dann in meine Heimat zu meiner Familie zurückkehren. Sage mir, wie heißt du und wie lebst du in dieser Stadt? Ich heiße Oscar Vincent und bin Buchhändler hier in Paris. Er lächelte höflich. Wir saßen einander in der abendlichen Milde des montparnassischen Sommers gegenüber. Es war 9 Uhr und die Flaschen waren leer. Gerade als ich sie eilends durch volle ersetzen lassen wollte, da ich meinen Nerven diesen Abend nicht ohne viel Burgunder zutrauen konnte, stand der schlanke, bebrillte Herr von seinem Tisch auf und kam auf uns zu. Bürger, lasst es euch nicht verdrießen, dass ich mir die Freiheit nehme, euch zu stören. Haltet mich auch nicht für indiskret, aber ich konnte nicht umhin, eure ersten Worte zu hören. Und dabei wurde ich von solcher Erregung ergriffen, dass ich sie bis zu Ende hören musste. Was? Tadelt mich nicht, sondern segnet den Zufall, der diese Begegnung wollte. Denn wisset, Freunde, dass ihr einen anderen Reisenden der Zeit vor euch habt. Ich selbst gehöre nämlich eurer fernen Zukunft an. Drei Flaschen Burgunder, Fräulein. Keiner von euch kann mein Dasein vermuten, denn ich werde erst, vernimm es, Pariser, und höre auch du es, Badaria, in 10.000 bis 12.000 Jahren geboren. Und wie du, mein Urahne, bin ich durch Zufall in diese Epoche verschlagen worden, nachdem ich feststellte, dass der Zeitraum von 2x100.000 Jahren, auf den meine Maschine eingestellt ist, in der Tat eine Zwischenlandung nötig machte. Drei Flaschen Burgunder. Freunde, ihr seht vor euch den Dr. Ying Yong, eine der wissenschaftlichen Leuchten der Republik Pergolien. Aber leider wisst ihr nichts von der Pergolischen Republik, da das Land, das solchen Glanz aufgehen sehen wird, noch im Schoße des Ozeans schlummert, den du, Pariser, den Pazifischen nennst. In der Tat. Ich bin von der Pergolischen Akademie beauftragt, eine Reise zur Erforschung der Vergangenheit zu unternehmen, und zwar mit Hilfe unserer letzten Erfindung, der Maschine zur Erforschung der Zeit. Nach meiner persönlichen Berechnung gedenke ich, die berühmte barbarische Ära zu erreichen, die unsere Wissenschaft restlos enthüllt hat. Gesundheit, Freunde. Gesundheit. Ich bin vor 5 Tagen deiner Zeit, Pariser, hier angekommen. Ich habe nur meine pergolische Kleidung gegen eine solche vertauscht, die hier in deiner Epoche weniger auffällt. Ja, hier ist übrigens meine Maschine zum Beweis dessen, was ich sagte. Göttlicher Ying Yong, ich sehe, dass dir der Wein nicht schmeckt. Was möchtest du trinken? Oh, dasjenige Getränk, das in dieser Epoche den Namen Cognac trägt, befriedigt mich in jeder Hinsicht. Mit deiner Erlaubnis, Pariser, nehme ich also Cognac und etwas Sprudelwasser. Ich bestellte beides und betrachtete schweigend den Neuankömmling. Er war von überaus schlanker Statur, recht ordentlich in einen schwarzen Überrock gekleidet und völlig kahl. Eine kleine teuflische Flamme brannte in seinem Blick. Sicherlich wären mir die ungewöhnlichen Maße seines Schädels aufgefallen, wenn nicht der Badaria meine Aufmerksamkeit abgelenkt hätte. Denn er hatte kaum ein Wort mehr seit dem Hinzukommen des Pergolias gesprochen und schien verstimmt. Vielleicht durch die Tatsache, dass die Zeitmaschine Ding Dongs der seinen fast aufs Haar glich? Ich weiß es nicht. Mit viel Burgunder und höflichen Worten versuchte ich, ihn zu versöhnen und bat ihn, doch noch mehr von sich und Badari zu erzählen. Auch Ding Dong drang in ihn, und so ließ er sich endlich herbei und begann ausführlich von der Möglichkeit einer beschleunigten Fortbewegung in die Zukunft zu sprechen, die ein badarischer Gelehrter erkannt hätte. Von der Zeit, die bis dahin als unverwandelbar und allen gemeinsam in Wirklichkeit von Individuum zu Individuum veränderlich sei, nach einem ganz bestimmten System. Aber ich weiß nicht, ob ich mich für deine Intelligenz klar genug ausdrücke, Pariser. Fahre fort, die Relativitätstheorie ist mir keineswegs fremd. Einer unserer Gelehrten hat eine analoge Entdeckung gemacht. Dennoch will ich versuchen, mich deinem Geist anzupassen und ein einfaches Beispiel wählen, das du sofort verstehen wirst. Ein Reisender, der diesen Planeten mit einer Geschwindigkeit von 239.985 Kilometern in der Sekunde, das heißt etwa mit der des Lichts, verlässt und nach 2 Jahren zurückkehrt, wird die Erde um 200 Jahre älter finden. Dieses Beispiel ist klassisch geworden und unsere Kinder lernen es in der Schule. Die unseren bald auch. Professor Langevin ist durch einen ähnlichen Beweis berühmt geworden. Unterbrich mich nicht immer. Ich werde dir jetzt einige Dinge sagen, die du nicht weißt. Es ist uns gelungen, schon vor meiner Abreise etwa ein Dutzend Personen in die Zeit zu werfen. Einen fanden wir wieder und er war sehr überrascht, seinen Sohn nur um 12 Jahre jünger vorzufinden, als er selbst war. Ja, und die übrigen? Fanden wir nicht wieder. Und das war ja der ungeheure Fehler bei diesen ersten Versuchen. Die Boten, die wir aussandten, konnten sich von dem Fortschritt der Menschheit in fernen Epochen zwar überzeugen, aber das nützte dem Königreich Badari nur wenig, dass sie nicht zurückfanden. Die Armen. Aber sogleich widmete sich das Königreich dem Problem der Rückkehr. Die feinsten Köpfe beschäftigten sich damit und ich rechne es zu meinem Ruhm, etwas zu dieser Entdeckung beigetragen zu haben. Endlich besitzen wir die Möglichkeit, die Zeit auch zurückzueilen, obwohl einige unserer Gelehrten, verbohrte Köpfe übrigens, sie lange Zeit für unumkehrbar hielten. Nun hat man aber ein Experiment großen Ausmaßes beschlossen und ich bin damit beauftragt, es zu seinem guten Ende zu führen. Bewundernswürdige pergolische Weisheit, die dieses Geheimnis wiedergefunden hat. Deine Rede, Badaria, lässt mir nur weniges zu erklären übrig. Auch wir verfügen, das heißt auch wir werden, über das Mittel verfügen, Geschwindigkeiten der des Lichts nahe zu erreichen. Auch wir werden das Prinzip der zusammengesetzten Fortbewegung und der erdachten Dimensionen entdecken. Der einzige Unterschied zwischen deinem Abenteuer und dem meinen, Oane, besteht in der Reiserichtung. Hm. Denn ich bin es, der nach sorgfältiger Einstellung meiner Maschine in 12.000 Jahren zur badarischen Ära fliegen und in Paris eine Zwischenlandung machen wird. Nach einer Reise von einigen Stunden bin ich also vor 5 Tagen hier angekommen. Ich konnte die Begriffe zusammengesetzte Geschwindigkeit und erdachte Dimension gerade noch ertragen, aber dieser unablässige Wechsel von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft war für mich die Ursache nervöser Zuckungen. Ich bestellte andere Getränke. Verzeiht, Freunde, wenn ich unterbreche. Aber ihr müsst mir Zeit lassen, mich anzupassen. Schreitet nicht so schnell vor auf dem Wege der Enthüllungen. Du also, Amunkar Zeilhard, du gibst vor, den Lauf der Jahrhunderte zurückeilen und im Zeitalter deiner Abreise heimkehren zu können. Genau das. Und wenn du später stirbst, was ganz normal ist, wird deine Fortbewegung hierher in die Zukunft weiter bestehen. Die Menschen dieses Jahrhunderts, ich zum Beispiel, werden dich also nach deinem Tode noch am Leben sehen. Du siehst mich. Weshalb auch nicht? Mich siehst du doch selbst vor meiner Geburt. Ja, das stimmt. Oh, Pariser, dein Wein ist gut, aber dein Kopf ist härter als der eines Ochsen. Für dich bin ich tot, aber für mich bin ich lebendig. Es ist doch so einfach. Mein Tod liegt in meiner Zukunft, wenn auch in deiner Vergangenheit. Aber als du, Ding Dong, geboren wurdest, ich meine, wenn du geboren wirst, wenn du wieder in dein Land kommst, wirst du dann Paris wiedererkennen, das du besucht haben wirst? Ich meine, dass du besuchen wirst? Ja, also ungefähr 12.000 Jahre vor deiner Geburt. Ich glaube nicht. Du vergisst immer, dass ich für dich geboren werde, während ich für mich schon geboren bin. Im Augenblick habe ich mich nur um 2 oder 3 Stunden verjüngt und da ich 40 bin, wurde ich vor 40 Jahren pergolischer Zeit geboren. So plauderten wir fröhlich auf der Terrasse von La Coupole. Mithilfe des Cognacs gelang es mir, keine allzu schlechte Figur zu machen, wenn ich auch die Zeitformen der Verben erbärmlich durcheinander warf. Dass es gerade mir, Oscar Vincent, vergönnt war, dieses Abenteuer zu erleben. Von Schicksalsdankbarkeit ergriffen, fragte ich meine Gäste schüchtern, ob sie einen bei uns recht berühmten Wein zu schmecken wünschten, und bestellte 2 Flaschen Champagner. Wir stießen an. Amun Katzeilert, der mir der sympathischere von den beiden war, geruhte auch ausführlich, seiner Zufriedenheit Ausdruck zu verleihen, bis er plötzlich unruhig wurde. Aber ich darf mich nicht von den etwas materiellen Freuden einschläfern lassen, Freund. Ich habe eine Mission zu erfüllen und ich werde mich jetzt wieder zu meinem Ziele aufmachen, welches nach deiner Erklärung, Ding Dong, mit deiner Epoche übereinstimmt. Es kann sein, Pergolie, dass ich während deines Lebens bei euch lande. Ich hoffe, dass du mich ebenso freundlich empfangen wirst wie unser Freund der Pariser. Sei dessen sicher, oh Arne. Und dass die Kunst der guten Weinherstellung noch nicht verloren gegangen sein wird. Aber es ist Zeit, Pariser. Kannst du mir einen letzten Dienst erweisen? Eine Abreise in die Zeit vollzieht sich nicht unauffällig. Willst du mich an einen verlassenen Ort führen, von wo aus ich mich aufschwingen könnte, ohne einen Skandal zu verursachen? Du, Jing Jong... Ich wünsche dir eine glückliche Reise, Arne Amun. Aber soll ich nichts in Badari ausrichten, wenn ich vielleicht in deinem Jahrhundert lande? Sage, dass du unterwegs Amun Katzeilert getroffen habest, dass alles in Ordnung sei und dass ich bald heimkehren werde. Wale. Jing Jong versprach im Café La Coupole auf mich zu warten. So ging ich mit Amun einige Schritte den Boulevard entlang und zog ihn in eine Querstraße zum Luxembourg. Unterwegs flüsterte er mir zu: Verzeih den jähen Aufbruch, aber der Pergolier scheint nichts zu taugen. Ich habe den Verdacht, dass er schwarze Pläne schmiedet. Das reiche Land Badari hat zu allen Zeiten die Lüsternheit seiner Nachbarn erweckt. Was geschieht, wenn unser Wohlstand zukünftigen Völkern bekannt wird? Wenn sie ebenso gelehrt sind wie wir, wird es sie nicht viel kosten, einen Feldzug in die Zeit zu unternehmen und uns auszuräubern. Jedenfalls werde ich meine Maschine so einzustellen versuchen, dass ich die Epoche jenes Individuums erreiche. Ich werde mich dort einige Wochen aufhalten, dann kehre ich auf dem schnellsten Wege zurück und erstatte unserem König Bericht. Ja, willst du mich wirklich nach so kurzem Auftauchen ohne Hoffnung auf Wiederkehr verlassen, Amun? Ich habe noch 1000 Fragen an dich zu richten. Vielleicht wirst du mich eher wiedersehen, als du denkst. Wie soll ich wissen, wo? Vertraue der badarischen Weisheit. Er hüllte sich umständlich in sein Gewand, stellte seine Maschine sorgfältig ein und stieg auf. Eine violette Flamme fuhr aus dem Straßenpflaster. Ein weißer Blitz ging nieder und ein langer Pfiff ertönte wie der einer Rakete. Das alles geschah im Nu. Dann war wieder dunkel und Stille ringsum. Ich war allein auf der Straße und umklammerte in meiner Erregung das Gitter des Jardin de Luxembourg. Ich wollte mich noch einige Sekunden ausruhen, gegen die Stäbe lehnen, als eine neue Helle die Nacht überflutete. Eine zweite Lichtspur zeichnete sich am Himmel ab und vor mir, an derselben Stelle, die er eben verlassen hatte, jedoch jetzt in einem schwarzen, eng anliegenden Trikot erschien... Mein Freund Amun Katzeilert. Um Himmels Willen, was ist geschehen? Ein Unfall? Kein Unfall, alles verlief nach Wunsch. Ich komme von Pergolie, nachdem ich mich einen ganzen Monat in diesem Lande aufgehalten habe, das mir keineswegs gefällt. Und ich bin äußerst zufrieden, mich wieder in der Milde deiner Atmosphäre zu baden. Aber du hast mich doch erst vor wenigen Sekunden verlassen. Wie oft soll ich dir wiederholen, dass von dem Augenblick an, in dem ich mich in den Raum werfe, meine Zeit nicht mehr dieselbe ist wie die deine? Ich habe tatsächlich einen Monat gelebt, du 10 Sekunden und die Erde im Verhältnis zu mir 11.000 Jahre in positive und 11.000 Jahre in negativer Richtung. Und hier bin ich. Ich hatte auch schon erwogen, etwas vor meiner Abreise wiederzukommen, habe es aber unterlassen, um die unnötige Aufregung zu ersparen. Denn ich sehe, dass du mit der Relativität der Zeit noch nicht allzu sehr vertraut bist. Ich verstehe schon. Ich danke dir, dass du einige Augenblicke gewartet hast. Aber ich bringe beunruhigende Nachrichten aus Pergolien. Mein Verdacht gegen Jing Jong war nur allzu berechtigt. Komm, wir wollen ihn warten lassen und uns in eines jener Lokale setzen, wo man das Getränk ausschenkt, dessen Geschmack ich noch nach einem Monat bewahrt habe. Ich führte ihn in eine kleine Bar des Quartier von Saint-Germain-des-Prés, in der Hoffnung, dass seine Kleidung, das eng anliegende Trikot, das die Formen eines antiken Gottes sehen ließ, dort unbemerkt bliebe. Tatsächlich nahm niemand Notiz von ihm. Ich bestellte schnell etwas zu trinken, während er zu erzählen begann. Nein, mein Sohn, Pergolien ist nicht die Welt, in der ich meine Tage beenden möchte. Die dortigen Einwohner sind unsympathisch und kennen die Freuden des Lebens nicht. Außerdem sind es Größenwahnsinnige, die, wie ich geahnt habe, einen Feldzug gegen das leuchtende Badari vorbereiten. Leider haben sie wirklich einen beachtlich hohen Grad auf dem Gebiet der Mathematik und Physik erreicht. Ja, wie fandest du das heraus? Ich mischte mich unter die Bevölkerung, tauschte mein Gewand gegen diese pergolische Kleidung, die meinen Schönheitssinn verletzt, und der Zufall war mir günstig. Ich wurde von einem Doktor der Pergolischen Akademie als Diener angestellt. Wo? In Bala, der Hauptstadt von Pergolien. und zugleich der hässlichsten Stadt, die jemals ein edler Badarier erblickte. Aber höre weiter. Es gelang mir als Diener des Gelehrten herauszufinden, dass sich die Stadt Bala nicht nur zur Epoche Jingdongs, sondern, höre gut zu, gerade in dem Augenblick erreichte, da dieser Gelehrte von seiner Reise in die Zeit zurückkehrte. Wir werden ihn im Übrigen gleich wiederfinden. Woher weißt du das? Weil er es mir in einem Wutausbruch im Jahre 29.153 gesagt hat. Ihm wird dann aber unbekannt sein, dass ich den Augenblick seiner Rückkehr nach Bala schon erlebt habe, da er in seiner Zukunft liegt. Aber wenn unsere Begegnung in Pergolien, die für mich schon stattgefunden hat, für ihn stattfinden wird, dann wird er erst begreifen, dass ich heute schon alle Umstände dieses späteren Treffens kannte und ihn hineingelegt habe. Er wird mir bittere Vorwürfe deshalb machen, das heißt, er hat sie mir schon gemacht. Wie bitte? Ach, ich sehe schon, ich muss bei der Mitvergangenheit bleiben, die ich als eine Art mitfühlender Vergangenheit für dich betrachte. Ich bitte dich, bleibe dabei. Ich hörte mir also Jingdongs Reisebericht an. Er schilderte die Schönheiten der badarischen Zivilisation, das Glück dieser reichen Stadt, die Weisheit der kleinen Bevölkerung. Er beschwor die freie Weite der Umgebung herauf und verglich sie mit der Begrenztheit der pergolischen Landschaft. Da drückt sie nämlich der Schuh. Dieses Volk mit seiner lächerlichen Besessenheit, sich fortzupflanzen, ist auf seine Art so beengt, wie es zu meiner Zeit die Ratten in gewissen fremden Ländern waren. Und der Boden kann nicht länger alle Einwohner ernähren. Ihre verfluchten Gelehrten haben daher einen Plan ausgeheckt, der ebenso genial wie teuflisch ist. Eine Armee zur Eroberung von Badari in die Vergangenheit auszuschicken. Und Jingdongs Bericht hat sie nur darin bestärkt. Das verstehe ich wieder. Er führte viele seiner Erfahrungen an. Aus reiner Neugier habe er eine badarische Frau geheiratet, um eine Mischrasse zu erzeugen, und sei dann wieder abgeflogen. Ich hatte mir bis jetzt hinter einem Vorhang verborgen seinen Bericht mit angehört. Aber bei dieser Nachricht verlor ich meine Kaltblütigkeit. Das war ja abscheulich. Ich sprang aus meinem Versteck hervor und stürzte mich auf ihn. Und was geschah? Er geriet außer sich. Er bezeichnete mich als den Mann, dem er überall begegne, zu allen Zeiten und an allen Orten. Als jenen Mann, der sich 20.000 Jahre vor ihm in die Zeit zu werfen gewagt hätte. Und nun sei ich hierher gekommen, um ihm nachzuspionieren, während er sorglos in jener Stadt, Paris genannt, auf der Terrasse eines Cafés sitzt und warte. Und ehe er mich in Pergolien träfe, wäre ich mit der Kenntnis seiner Pläne wieder nach Paris abgereist, denn ich hätte ihn ja schon in Pergolien getroffen. Ich, Amun, würde außerdem nach meiner Rückkehr aus Pergolien in Paris versuchen, einen armen Einfallspinsel zu beschwatzen. Welchen Einfallspinsel? Mit Namen Oscar Vincent. Aber lass es dich nicht verdrießen, Pariser, es ist oft besser, einfältig zu sein. Du hast ganz recht, mein Vorfahrer. Dieser Vincent also, sagte er, würde versuchen, auf mein Geheiß ihn betrunken zu machen und ihm seine Maschine zu entwenden. Ich werde es versuchen? Ja. Aber alle diese Versuche würden von der Vorsehung zunichte gemacht, da er, Jingdong, ja wohlbehalten wieder hier sei, nachdem er seine Mission in Badari erfüllt hätte. Das leuchtete allen und leider auch mir ein. Im Übrigen hätte ich mich in Badari, wo er mich nach meiner Rückkehr aus Pergolien schon getroffen hätte, gerühmt, ihn in Pergolien ermordet zu haben. Und das würde ich auch jetzt gleich tun. Ja und? Ich tat es, ich erdolchte ihn. Aber Amun... Was fehlt dir, mein Sohn? Wir könnten doch eine andere Methode anwenden, um ihm seine Maschine wegzunehmen. Eine, von der er nichts weiß. Dann müsstest du ihn doch auch nicht erdolchen. Es steht nicht in unserer Macht, das Schicksal Bestimmte zu ändern. Ja. Leider wird Dr. Jingdong uns aufs Elendste hereinlegen. Aber kann uns das hindern? Kann es uns hindern, dass er uns eine falsche Maschine gezeigt hat? Nur ein grobes Abbild der Wirklichen? Dass er uns außerdem Betrunkenheit nur vortäuschen wird und dass ich mich der falschen Maschine bemächtigen werde, in dem Glauben, es sei die richtige? Ich handle dennoch in Freiheit. Komm, vergiss nicht, ihn recht viel trinken zu lassen. Ich stand gehorsam auf, bezahlte die Rechnung und begleitete den Badarier zu seinem Schicksal. Und alles vollzog sich wie vorhergesehen und bestimmt. Wir fanden Jingdong in La Coupole, als es eben geschlossen wurde, und ich führte meine Gäste in ein kleines Nachtkabarett. Wir plauderten beim Trinken von vergangenen und zukünftigen Dingen. Der kleine Pergolier stürzte alle Mischungen hinunter, die ich ihm hinterlistigerweise bereitete. Gegen 3 Uhr morgens glaubte ihn Amun Kazailat betrunken, entwendete fingerfertig, was er für die höllische Maschine hielt, und stieß ein Triumphgeschrei aus. Aber Jingdong richtete sich plötzlich auf, seine Augen glänzten und seine Stimme wurde noch schärfer. Armer Tor, vernimm, dass ich deinen Plan ahnte und dass ich dich geprellt habe wie einen Idioten, der du ja trotz deines hohen Alters bist. Du willst mir erzählen, du habest Montparnasse nicht verlassen? Und ich sehe dich in der pergolischen Nationaltracht? Wisse, ich bin nicht auf dich hereingefallen. Ich habe dir nur keinen Einhalt geboten, um zu sehen, wie weit deine Arglist geht. Aber was du jetzt in der Hand hältst, ist nur ein vollkommen harmloses Stück Metall, das ein Handwerker Balas der göttlichen Stadt verfertigt hat. Und was dich betrifft, törichter Pariser, dem ich vertraut habe, wir sehen uns bald wieder. Und jetzt sage ich, Ying Yong, den niemand an seiner Reise hindern kann, ich sage euch Wale. Er wühlte in der linken Tasche seines Überrocks, zog daraus einen ovalen Gegenstand hervor und umklammerte ihn mit beiden Händen. Eine violette Flamme stieg empor, die die Lichter des Kabarets verblassen ließ. Ein weißer Blitz fuhr nieder, ein langer Pfiff ertönte, dann war es still. Ying Yong war verschwunden. Ich nahm einen großen Schluck Cognac und Amun wischte sich ein paar Schweißtropfen von der Stirn. Ach, dieser peinliche Auftritt ist jetzt endlich vorbei. Lass uns noch etwas trinken. Nachdem er noch drei Gläser Burgunder getrunken hatte, ohne ein Wort zu sagen, ging Amun Karzailat und ließ mich allein. Ich saß auf dem Hocker vor der Bar des Lokals und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Es war 4 Uhr morgens. Der Barkeeper sah mich fragend an. In diesem Augenblick... Sei gegrüßt, Oscar Vincent, o treuloser Pariser. Ach, Ying Yong, du bist es, mein lieber Urenkel. Ich hoffe, du hast mir vergeben, dass ich unserem Vorfahren half, dir einen Streich zu spielen. Dein überlegener Geist wird an solchen Kindereien sicher kaum Anstoß nehmen, falls er sie überhaupt bemerkt. Aber in welch merkwürdiger Aufmachung kommst du hierher? Sprich nicht davon. Ich leide selbst unter diesem rauen Stoff, der so lose um meinen Körper gewickelt mich einer Mumie ähnlich macht. Und diese schreienden Farben... Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir in Saint-Germain-des-Prés sind. Und dabei ist das die einzige Tracht der Badarier. Ich habe mich dort längere Zeit aufgehalten und kehre nun in mein Vaterland zurück. Aber biete mir erst ein Kräftigungsmittel an, Pariser, denn die Reise hat mich ermüdet und meine Seele ist traurig. Ich habe gerade aus dem Munde Amun Karzailats vernommen, dass dieser Elende mich in Pergolien erdolcht hat. Und ich finde mich nicht gerade mit Herzensfreude darein, diesem Ereignis entgegenzusehen. Übrigens habe ich schon an ihm Rache genommen. Rache? Ich habe ihn kurz vor meinem Abflug erschlagen. Als er mir die Nachricht von meinem Hinscheiden mitteilte, sah ich rot und zerschmetterte ihm den Schädel. Ach. Sprechen wir nicht mehr davon. Ich wünsche, dass sein Tod und der meinige mich für immer von seiner Gegenwart befreien. Übrigens, Pariser, vergebe ich dir, dass du ihm bei seinem lächerlichen Streich vorhin helfen wolltest, aber nur unter einer Bedingung. Welche Bedingung? Ich benötige deine Hilfe. Meine Hilfe? Du weißt, dass Übervölkerung die Plage meines teuren Pergoliens ist. Also hör zu und strenge dich an, es zu begreifen. Ich lasse den Überschuss meiner Landsleute in die Zeit reisen. Ich führe sie nach Badari. Sie siedeln sich dort an, vermehren sich und vermischen sich mit den Eingeborenen. Allmählich verliert mit Hilfe unserer besseren Anlagen und unserer Überzahl, die die badarische Rasse ihre Kraft verkümmert, verschwindet. Es bleibt dann nur noch die göttliche pergolische Rasse übrig, die sich in alle Zukunft fortsetzt. Dabei bedarf ich dringend deiner Hilfe. Gerade dabei? Wie sollte ich... Die Bevölkerung von Badari zählt im Augenblick unserer Landung 10.000 Seelen. Es werden daher, um das Ziel zu erreichen, 50 Pergolier mit dem berühmten Todesstrahl bewaffnet genügen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Nur werden sie zu einer Zwischenlandung in deinem Jahrhundert gezwungen sein. Und da bitte ich dich, sie in Empfang zu nehmen. Du wirst sie höflich willkommen heißen und mit Essen und Trinken stärken. Das ist alles, was ich dir als Sühne für deinen Verrat aufbürde. Das meinst du doch nicht im Ernst, mein göttlicher Engel. Wie soll denn ich, ein armer kleiner Buchhändler, einer durchziehenden Truppe Gastfreundschaft erweisen? Das ist deine Sache. Hüte dich, auch nur in Gedanken dich zu weigern. Du weißt nicht, Pariser, wie wenig ein Menschenleben des 20. Jahrhunderts einem Manne gilt, der gerade vor 8.000 Jahren einen Mord begangen hat und in 11.000 Jahren von seinem Opfer getötet wird. Naja. Dann teile mir wenigstens die genaue Ankunft deiner Leute mit, göttlicher Ding Yong. Hier sind sie. Ein Sternschnuppenregen bohrte sich mühelos durch die Decke des Kabarets. 50 Pergolier mit Glatze und in schwarze Trikots gehüllt nahmen vor meinen Augen Gestalt an. Sie setzten sich an alle Tische und auf alle Barhocker und die letzten von ihnen aus Platzmangel auf die Bar. Ich war in einer sehr peinlichen Lage. Die Rechnungen dieser Nacht hatten meine Brieftasche sozusagen erschöpft. Aber als Ying Yong mir einen seiner scharfen Blicke zuwarf, brach ich alle Brücken hinter mir ab und bestellte Champagner. Der Barkeeper, der der Ankunft der Truppe ziemlich unbeteiligt zugesehen hatte, begann, die Gläser in eine Reihe zu stellen. Aber Ying Yong ergriff die erste geöffnete Flasche und leerte sie in einem Zug. Ich werde dich und dein Land in der freundlichsten Erinnerung behalten, Pariser. Aber jetzt ist es Zeit, dass ich dich verlasse, um noch vor meiner Ermordung den Aufbruch dieser hier eingetroffenen Soldaten von Pergolien vorzubereiten. Dann liefere ich mich Amons Dolch aus. Ich fühle mich sehr bewegt. So kurz vor diesem Abenteuer. Es lebe Pergolin. Adieu. Tatsächlich hatte er zuletzt Tränen in der Stimme gehabt. Er flog in den aufsteigenden Morgen und ließ mich zwischen 50 kleinen, dürrgliedrigen Männern zurück, die mich angrenzten. Ich wusste nun wirklich nicht mehr, was ich tun sollte. Der Barkeeper leckte an seinem schmutzigen Kopierstift und schrieb die Rechnung. Ich leerte mein Glas und rief die Götter an. In diesem Augenblick kamen sie mir zur Hilfe. Ein neuer Sternschnuppenregen flirrte durch die Bar. Ich bedeckte mein Gesicht. Ich begriff allmählich, dass sich die unglaublichsten Dinge in diesem Morgenrot abspielen würden. Als ich die Augen wieder öffnete, standen 50 Bandarier, hünenhafte Burschen mit goldstrahlender Haut vor mir und versperrten den Eingang des Kabarets. Ich überlegte gerade, womit ich den Burgunder für die Bandarier bezahlen sollte, der zweifellos jetzt fällig war, als ich dicht neben mir mit kampfbereiten Augenbrauen, angriffslustiger Nase und herrlicher denn je Amun K. Zeilat bemerkte. Fürchte dich nicht, oh Freund, die badarische Weisheit wacht immer noch. Wir werden uns nicht feige den Pergolion beugen. Die Stunde des Kampfes hat geschlagen. Ja, ich glaubte dich tot. Ich bin es. Und auch wieder nicht. Alles hängt mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Jedenfalls erriet ich längst vor meinem Tode, das heißt ungefähr 14 Tage davor, dass die pergolische Armee eine Zwischenlandung nicht unterlassen würde und beschloss, einige Badarier zu ihrem Empfang auszurüsten. Freue dich, denn eine große Schlacht wird deine Epoche beleben. Bei diesen Worten fühlte ich mich von kalter Wut und schrecklicher Verzweiflung ergriffen. Und da ich vorauszusehen begann, wie das alles enden würde und noch einen Schluck Sekt nahm, gewann ich den Mut, meine Gefühle auch auszudrücken. Ich holte noch einmal tief Atem. O unbezähmbarer Badarier, den selbst der Tod nicht hält, glaubst du wirklich, dass unsere Epoche es nötig hätte, von euch belebt zu werden? Du selbst hast sie als anziehend bezeichnet und dich in ihr wohlgefühlt. Willst du sie deshalb mit Feuer und Schwert heimsuchen? Es liegt mir fern, unsere Kleinheit mit der badarischen Größe zu vergleichen. Aber wir sind auch unser Geld wert. Auf dem Gebiete der Physik, der Moral und der Logik. Aber ich will die kostbare Morgenstunde nicht damit verlieren, um dir die zahllosen Systeme unseres Fortschritts aufzuzählen. Wir haben vor allem auf dem Gebiete der Toleranz die beträchtlichsten Fortschritte gemacht. Ist es wirklich ratsam, dass dein Kampf hier stattfindet? Müssen die Freunde und Feinde in dieser Zeit sich auch noch um die vergangener und zukünftiger Zeiten vermehren? Was sind ein Dutzend Jahrhunderte mehr oder weniger für euch, die ihr euch ebenso leicht im Zeitraum bewegt, nein, leichter, als ich mich auf dem Boulevard? Ich hoffte, den Badarier erweicht zu haben, aber er hatte kaum zugehört, lächelte mir nur nachsichtig zu und beachtete mich nicht mehr. Stattdessen wandte er sich mit Begeisterung an seine Soldaten. Die Stunde hat geschlagen, Badarier. Die unsterbliche Stadt Badari hat ihre Augen auf euch gerichtet. Vorwärts in die Zeit und in den Raum. Ein Geschrei war der Widerhall, dem das Gebrüll der Pergolia antwortete. Ein Hohngelächter des, ich weiß nicht durch welches Wunder, zurückgekehrten Ying Yong ertönte dicht neben meinen Ohren, während sich der Kampf vor meinen Augen abspielte. Übrigens auch vor den Augen des Barkeepers, der, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, weiter seine Zahlen addierte. Ich bewunderte seine Kaltblütigkeit, aber er war alt und machte einen blasierten Eindruck. Mich selbst hüllte eine Wolke von Sternschnuppen ein, die menschliche Gestalten in den Kostümen aller Jahrtausende aufleuchten ließ. Ich begriff, dass jeder Krieger zur Täuschung des Gegners Finden in Vergangenheit und Zukunft machte. Ich sah alle Badarier mit einem Schlage verschwinden und dann mit Steinäxten und in Bärenfelle gehüllt wiederkommen. Bei diesem Auftritt lösten sich die Pergolier in bengalischem Feuer auf und erschienen danach mit langen Lanzen ein Karree bildend, in dem ich die mazedonische Phalanx zu erkennen meinte. Daraufhin verwandelten sich die badarischen Truppen in eine motorisierte Einheit. Seltsame Leichen bedeckten die Schwelle des Kabarets, erhoben sich wieder, beschimpften sich in den merkwürdigsten Idiomen, prügelten sich, schrumpften zusammen, dehnten sich aus, wurden Ungeheuer, Fötusse, Drachen, Atomgruppen. Strahlen kreuzten sich, Wellen mischten sich, Blutströme flossen und trockneten gleich wieder ein und verschwanden. Ich sah, aber ist es möglich, das Unmögliche zu beschreiben? Ich konnte es nicht länger ertragen und bemächtigte mich einer Flasche, die dem Gemessel entgangen war. Ich trank, ohne abzusetzen, um diesen Schrecken hinunterzuspülen. Als ich die Flasche wieder wegstellte, war der Saal leer. Die letzten Ungeheuer lösten sich auf, die letzten Strahlen verloschen. Der Barkeeper fegte wortlos die Scherben zusammen. Nur mein Freund Amun K. Zeilat saß neben mir und schob mir ein zersprungenes Glas hin. Schenke mir ein, mein Sohn. Es war ein heißer Kampf. Außerdem sind meine Gedanken aufs Äußerste verwirrt. Der Feind hat sich in die Zeit verstreut, meine Soldaten auch. Ich selbst bin, glaube ich, mehrere Dutzend Mal getötet worden. Aber ich hatte die Genugtuung, Jingjong in 40 verschiedenen Jahrhunderten den Kopf einzuschlagen. Und das Ergebnis? Das ist ziemlich verwickelt. Ich zögere es auszusprechen. Plötzlich schien er matt, gealtert, enttäuscht. Eine Veränderung vollzog sich in seinem Aussehen. Sein Gesicht war plötzlich weniger stolz, seine Haltung weniger nobel geworden, als er wieder zu sprechen begann. Vernimm, o Enkel, die Wahrheit, wie ich sie eben zu erkennen beginne. Es ist uns zwar gelungen, die Vorhut der Pergolia aufzuhalten, aber die Hauptmacht hat sich zu ihrer Landung eine frühere Epoche als meine ausgesucht. Dadurch wurde Badari schon vor meiner Geburt von diesen Wesen besetzt, die ich nicht einmal mehr als verworfen zu bezeichnen wage. Siehst du es nicht an meinem Angesicht, o Enkel? Und an meiner Gestalt? Siehst du nicht die Folgen? Ich träumte nicht. Er schrumpfte vor meinen Augen zusammen. Er alterte. Sein Haar war schon schütter geworden. Sein Gesicht faltig. Wo hatte ich dieses teuflische Lächeln schon gesehen? Diese tückisch funkelnden Augen. Diesen Schädel, auf dem sich das Licht spiegelte. Beuge dich, Pariser, vor dem fantastischen Geheimnis des Daseins. Die Pergolia sind unsere Vorfahren. Aber wir sind ebenso die Vorfahren der Pergolia. Sie sind unsere Eltern und unsere Kinder. Wir sind ihre Väter und ihre Söhne. Sie sind wir, sag ich. Und wir sind sie. Sahst du den Kampf und seine Wut? Und doch hat jeder Krieger mit sich selbst gekämpft. Ich zum Beispiel, Amunkar Tsairat. Bin kein anderer als der berühmte pergolische Gelehrte Jingjong. Die Verwandlung hatte sich vollzogen. Da war Jingjong und trank an meiner Seite. Es flimmerte vor meinen Augen. Ich konnte es nicht länger aushalten. Ich verließ das Kabarett. Ein bleicher Morgen erhellte dieses alte Viertel von Montparnasse, wo ich so lange in Ruhe gelebt hatte. Aber Jingjong war mir gefolgt. Und da ich seine Gegenwart nicht länger ertragen konnte, suchte ich nach einem Mittel, ihm zu entkommen. Da entdeckte ich zu meinen Füßen in der Gosse ein weißliches Ellipsoid. Ein Krieger musste seine Reisemaschine verloren haben. Ich hob sie auf. Jingjong stand neben mir. Versuch's da. Eine kleine Reise. Drück auf den ersten Knopf Start und fass gleichzeitig auf den Knopf Halt. Du wirst nur wenige Stunden in die Zeit zurückdrängen. Es ist gar nicht schwer. Meine Eile zu entkommen war so groß, dass ich nicht nachdachte. Ich ahnte keineswegs den heimtückischen Gedanken, der sich hinter der einschmeichelnden Gefälligkeit verbarg. Ich schloss die Augen und betätigte die Maschine. Ich fühlte ein heftiges Schütteln. Eine Übelkeit bemächtigte sich meiner, Sterne flirrten vor meinen Augen und nach einem heftigen Stoß war ich wieder auf der Erde. Im selben Augenblick begriff ich alles vollkommen. Die Welt hatte sich um 12 Stunden verjüngt. Ich befand mich bei Abenddämmerung in der gleichen Geistesverfassung wie bei Beginn meines Abenteuers. Ich werde also wieder diese Nacht erleben. Und da ich sie bis in alle Einzelheiten erleben werde, werde ich mich beim Morgengrauen wieder der Maschine bemächtigen und wieder auf den Knopf drücken. Meine kleine Handbewegung hat mich in den fatalen Kreis der Zeit geworfen. Und ich werde dieser Nacht nie mehr entfliehen können. Ich öffnete die Augen und sah mich um. Ich saß auf der Terrasse des Cafés La Coupole. Ich betrachtete beim Trinken frischen Bieres die vorüberziehende Menge, wie ich es in den Sommermonaten zu tun pflege. Wie jeden Tag zur gleichen Zeit lag eine aufgeschlagene Zeitung vor mir und ich las von Zeit zu Zeit einige Zeilen. Ich dachte, dass im Grunde alles gar nicht so übel sei. In diesem Augenblick... Meine Hörer, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt meine Erzählung von neuem beginne und in alle Ewigkeit nicht mehr damit aufhören werde.